gestorben ist, habe ich ihn den Wagen fahren lassen. Ich habe nichts dagegen unternommen. Nichts tun hat auch Konsequenzen. Du kannst nicht in der Vergangenheit leben, mein Freund. Ach nein. Wenn du nochmal zurück könntest, um den Kerl aufzuhalten, der deinen Bruder ermordet hat. Provozier mich nicht. Du hättest den Kerl verdroschen. Ich weiß, du hättest dich... gar nichts. 7 Jahre. Seit 7 Jahren vermisse ich meine Familie, meine Freunde. Und jeden Tag, wie den Tag davor, stehe ich auf, wasche mein Gesicht, sehe mich im Spiegel und bin... Thank you. Jamie!